Medienforum Münster. Besser Leben, das arbeitskritische Magazin. Am Mikrofon Peter Busfeld, in der Technik Klaus Blödo. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie und ich begrüße euch zu einer Sonderausgabe unseres arbeitskritischen Magazins mit dem Thema Die Herrschaft der toten Zeit. Zeit ist Geld und Geld ist Zeit, das wissen wir modernen Menschen nur zu gut. Und uns ist es auch vertraut, dass die Zeit stets knapp ist, ja, dass sie immer schneller verstreicht und dass so etwas wie Zeitersparnis in unserer Gesellschaft sich nicht etwa umsetzt in Muße und sinnlichen Lebensgenuss, sondern sich vielmehr unaufhörlich verwandelt in neuen sogenannten Zeitdruck. Diese arbeitsgesellschaftlichen Erscheinungen und die verschiedenen Aspekte, die sich um den Begriff der Zeit ranken, die hat der Förderverein Krisis zum Gegenstand eines Wochenendseminars gemacht und das hat stattgefunden am 1. Juli-Wochenende. Ich bin bei dieser Tagung mit dabei gewesen im thüringischen Kleinstädtchen Neudietendorf. Ich hatte Mikrofon und Aufnahmegerät mitgenommen und so bringen wir heute in dieser Sondersendung Auszüge aus 3 Referaten, die gehalten worden sind beim diesjährigen Krisisseminar. Die Referenten, die wir zu Wort kommen lassen, sind Eske Bockelmann, Norbert Tränkle und Ernst Lohoff. Wir spielen jetzt ein wenig Musik und dann lauschen wir den Ausführungen zum modernen Denken, zu unserem Denken, also zum Denken der Moderne, den Ausführungen des Gastreferenten Eske Bockelmann. Eske Bockelmann ist einem breiteren Publikum bekannt geworden als Autor eines Buches, das im letzten Jahr erschienen ist. Im Takt des Geldes, so der Titel dieses Buches. Die buchbezogenen Angaben, die werde ich gleich noch einmal ausführlich wiederholen zum Mitschreiben. Doch zunächst lassen wir uns von der Gruppe City etwas vorsingen und vorspielen. Verengen, wenn sich Verblendung und Hochmut vermengen. In Zeiten wie diesen, wenn die Hasspeitschen knallen, wenn Menschen töten, um Gott zu gefallen. In Zeiten wie diesen, wenn die Ketten erklirren, gepanzerte Herzen sich hitzig verirren. Bleib bei mir, bleib bei mir. In Zeiten wie diesen, bleib hier und bei mir. In Zeiten wie diesen, wenn Gefühle marschieren, Freiheit beschwören und exekutieren. In Zeiten wie diesen, wenn die Träume mich wecken, weil sie nach Blut und Abgründen schmecken. In Zeiten wie diesen, wenn ich neben mir liege, ein schlafloses Kind in der Wiege der Kriege. Bleib bei mir, bleib bei mir. In Zeiten wie diesen, bleib hier und bei mir. Bleib bei mir, bleib bei mir. In Zeiten wie diesen, bleib hier und bei mir. Hier für den Notizblock die Angaben zum Buch von Eske Bockelmann. Der genaue Titel, er lautet Im Takt des Geldes zur Genese modernen Denkens. erschienen 2004 im zu Klampen Verlag in Springer. Eske Bockelmanns Werk, es umfasst 511 Seiten und es kostet 36 Euro. Ich gehöre jetzt nicht zu der Gruppe Krisis, insofern bin ich hier als Gast und mir wurde also jetzt die Ehre zuteil, die Sache sogar noch zu eröffnen. Das war schon mal der Auftaktsatz von Eske Bockelmann, dem wir gleich ausführlicher zuhören werden. Und zwar nach diesem Stück von City, das da heißt »In Zeiten wie diesen«. Gut, also dass ich jetzt hier bin, hängt mit diesem Buch zusammen im Takt des Geldes und da tatsächlich geht es bei dem Takt buchstäblich um den Taktrhythmus, also um den Rhythmus, den man eben in den üblichen Stücken Musik auch hört, was nicht identisch ist einfach mit einer Taktung der Zeit. Und es ist ein Zusammenhang, wenn der eben hergestellt wird, tatsächlich führt es eben dazu, dass man, wie der Untertitel ist, die Genese des modernen Denkens, also des neuzeitlichen Denkens, in Händen hält, jedenfalls einen ganz zentralen Punkt, ein ganz zentrales Moment. Ich werde hier nicht über Taktrhythmus sprechen, sondern über die Implikationen, die sich aus dem Zusammenhang, den ich da verfolgt habe, der sich vor allem eben im 17. Jahrhundert abspielt, vom Entstehen des Taktrhythmus über entsprechende Veränderungen der Geldwirtschaft oder der Rolle des Geldes in der Gesellschaft, das Entstehen der Naturwissenschaften im 17. Jahrhundert und das neue Auftreten der neuzeitlichen uns vertrauten Philosophie im 17. Jahrhundert. Darum geht es hier in dem Buch. Ich will das mal wirklich eben übertragen. So habe ich das heute auch aufgefasst auf das Thema der Zeit. Eine Übertragung, die sehr wohl ansteht, wenn man diesen Zusammenhang mal an einem Ende gepackt hat. Ganz allgemein, wenn es im Titel dieser Tagung heißt, Herrschaft der Totenzeit und in einem anderen Referat von der abstrakten Zeit die Rede ist, was mir ein bisschen lieber ist, von der zu sprechen, von der abstrakten Zeit, dann ist erstmal die Frage ja, diese Eigenschaft der Zeit, wie kann die überhaupt der Zeit zukommen? Ein Problem ist es ja deswegen, weil keine Eigenschaft der Zeit eine Eigenschaft der Zeit sein kann. Aus dem Grund, weil ja die Zeit kein Wesen ist, kein Wesen, das eben mal sich zu einer Zeit grün wird und so lange grün bleibt, bis es eben ins Rosa spielt. Es ist kein Wesen, an dem irgendeine Eigenschaft haftet. Und warum? Weil es ja dieses Wesen Zeit als solches auch nicht gibt. Die Notwendigkeit von Zeit zu sprechen ergibt sich natürlich ganz einfach daraus, dass sich die Dinge verändern, dass es also nicht einfach absolut starrer Stillstand ist. Aber die Veränderung eben von Dingen in dem Begriff von Zeit heißt ja nicht, dass es ein Wesen gäbe, das von sich aus erst zu einer starren Welt hinzutreten würde, sondern umgekehrt natürlich. Und dadurch, dass die Welt nicht starr ist, gibt es die Notwendigkeit, in Zeit zu denken. Wie aber hat ein solches Ding, das kein Ding ist und kein solches Wesen, wie hat es die Möglichkeit, überhaupt Eigenschaft anzunehmen und eine so dringende Eigenschaft, also dringend in dem Sinn, dass man danach drängt, sich mit ihr zu befassen, eine Eigenschaft wie die eben abstrakt zu sein, was ich hier nicht gleich am Anfang sagen muss, das ist Ihnen allen klar, ja, weite, weite Folgen hat. Remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes. goes by. Wir empfinden die Zeit ohne jede Schwierigkeit als einen Zeitstrahl. Das ist die absolute Zeit, wie sie Newton formuliert hat. Und warum empfinden wir sie so? Weil wir eben auch die Zeit in dieser Form dieses bloßen Strahls synthetisieren. Warum klappt das bei der Zeit so gut? So gut, dass diese Abstraktion, die funktionale Abstraktion, wie ich sie nenne, die im 17. Jahrhundert nachweisbar eben da ist, dass die sich so rasch auf die Zeit legt. Ganz kurz nur, wie das eben überhaupt mit dem Taktrhythmus zusammenhängt, auch beim Rhythmus, bei der Rhythmuswahrnehmung lässt sich eben sehen, der Taktrhythmus, wie wir ihn kennen, entsteht erst Anfang 17. Jahrhundert und ist das Ergebnis dessen, dass diese Wahrnehmung, diese Denkform, wie ich sie beschrieben habe, mit ihren zwei Einheiten, dass die unwillkürlich in den Zeitverlauf eines Klangs hineingelegt wird, wenn der Klang entsprechend die Möglichkeit dazu bietet, wenn die Klänge, das was ertönt, wenn die Töne entsprechend geformt sind, dass man mit diesen zwei Einheiten arbeiten kann. Da legt sich das sofort nachweisbar auf die Zeitwahrnehmung. Aber wie zum Beispiel kommt Newton dazu, die Zeit ist selber etwas, was ja nur dann plötzlich als Bezug auf die Dinge aufgefasst wird. Die Dinge verändern sich und aha, und währenddessen läuft dieser Zeitstrahl ab. Das heißt, die Trennung, die hier vorgenommen wird, ist eine, die überhaupt das Denken in einer solchen Form des Strahls voraussetzt. Das Denken muss einen solchen Strahl überhaupt mal synthetisieren können, leisten können. Und da Newton natürlich nicht denkt, irgendwie diese Dinge mit dem Geld in Verbindung zu bringen, dass wir diese Form leisten, muss so unwillkürlich geworden sein, dass es eben sich nicht nur einem Newton ergibt, der speziell über die Zeit eben nachdenkt und eine bestimmte Form der Zeit braucht, um seine in Funktionen gefasste Berechnung der Planetenbewegungen aufzustellen zum Beispiel, sondern dass man tatsächlich auch diese Form der abstrakten Zeit so empfindet, wie eben Lyons sie empfindet, als etwas Lastendes, woran man leidet. Und auf diese Weise, würde ich sagen, gebunden an die Geldverhältnisse, kommt diese Form, auch eine empfindbare Form der abstrakten Zeit in die Welt. Moonlight and love songs, never out of day. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always win. As time goes by. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Besser Leben, das arbeitskritische Magazin. Und zwar bei einer Sondersendung mit dem Titel Die Herrschaft der toten Zeit. Wir dokumentieren Auszüge aus Vorträgen, wie sie gehalten wurden bei einem Wochenendseminar der Gruppe Krisis zu Anfang diesen Monats. Jetzt gleich blenden wir uns ein bei Norbert Trenkle, der sich mit der Frage befasst, was ist eigentlich abstrakte Zeit? It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes. Was ist eigentlich abstrakte Zeit? Was ist das? Wir hatten ja schon einige Beispiele aus dem Alltag, Alltagserfahrung, die jeder kennt, der ständige Blick auf die Uhr oder der Terminkalender, wo sich ja die Frage stellt, was machen wir da? Wir strukturieren unseren Tag, unsere Wochen nach einem objektiven Maßstab, nach einem objektivierten Maßstab, nämlich letztlich nichts anderes als dem vorausgesetzten linearen und homogenen Verlauf der Zeit. Diese Zeit, die wir auch im Alltag ständig spüren oder mit der wir im Alltag ständig umgehen, die unseren Alltag strukturiert, besser gesagt, ist der Rahmen, in den wir unser Handeln einordnen. Sie ist also ein äußerer Rahmen, der gefüllt wird. Man kann sich es vielleicht plastisch machen am Terminkalender am Anfang des Jahres, der dann meistens noch relativ leer ist. Da ist noch wenig drin enthalten. Bei manchen ist er schon sehr voll, aber

you can understand. Your sons and your daughters are beyond your command. And your own road is rapidly aging. So get out a new one if you can lend a hand. For the times they are a-changing. Come gather around people wherever you may roam. And admit that the waters around you have grown. Admit that soon you'll be friends to the bone. Das waren The Hollies mit einem Bob Dylan-Titel The Times They Are A-Changing. Wir hören nun noch einmal Eske Bockelmann. Also zunächst wirklich diese einfache Frage. Wie kommt diesem Unding Zeit eine Eigenschaft zu und insbesondere diese der Abstraktion? Ich habe hier ein paar Sätze ganz kurz hingeschrieben. Ich beginne mit einem Zitat aus Leons und Lena von Georg Büchner, diese wunderbare Komödie. Am Anfang spricht der Prinz Leons, also Leons und Lena sind Prinz und Prinzessin, der eine aus dem Reiche Popo, die andere aus dem Reiche Pipi, also zwei Reiche, die mal gerade drei Finger weit voneinander entfernt liegen. Und Leons, der Prinz, beginnt seine Rede halb ruhend auf einer Bank im Park, der Hofmeister ihm gegenüber, eine stumme Figur, so gut wie stumme Figur, und er spricht ihn an. Mein Herr, was wollen Sie von mir? Mich auf meinen Beruf vorbereiten? Ich habe alle Hände voll zu tun. Ich weiß mir vor Arbeit nicht zu helfen. Sehen Sie, erst habe ich auf den Stein hier 365 Mal hintereinander zu spucken. Haben Sie das noch nicht probiert? Tun Sie es, es gewährt eine ganz eigene Unterhaltung. Dann habe ich nachzudenken, wie es wohl angehen mag, dass ich mir einmal auf den Kopf sehen könnte. Das ist eines von meinen Idealen. Und später, oh, wer einmal jemand anderes sein könnte. Büchner schafft es ja in diesem kurzen Anfangsmonolog, gehalten an dem Hofmeister, drei wichtige Begriffe zu verbinden. Zunächst einmal den der Arbeit, und zwar die Arbeit offenbar als Last. Eine entsetzliche Arbeit, so heißt es an anderer Stelle dann bald. Dann die Zeit, nämlich in dem Vorgang des 365 Mal hintereinander auf einen Stein spuckens. Dieses 365 Mal ist natürlich, sind die Tage im Jahr. Das heißt also, es spielt darauf an, dass die Zeit irgendwie leer durchläuft, dass sie sich leer von dem, was darin abspielt, sich darin abspielt, eben selber irgendwie da entwickelt oder einfach eben, ja, sich vollzieht. Diese leer verlaufende Zeit. Und das letzte Moment, mit dem Büchner es hier verbindet, ist knapp gesagt die Identität. Also der Wunsch, jemand anderes zu sein oder sich auf den Kopf zu schauen. Das heißt, irgendwie auf sich herauszutreten und sich selber gegenüberzutreten. Und es ist ein Wunsch, der ganz eindeutig mit einem Leiden verbunden ist. Also der Wunsch ist, möchte ich nochmal anders sein. Also entsprechend das Leiden an Identität. Wir werden es mit den ersten beiden Begriffen zu tun haben, Arbeit und Zeit. Trotzdem ganz kurz bei dem Begriff der Identität. Es ist ein seltsames Leiden an der Identität, denn auch wenn uns das so vollkommen einleuchtet, also das Leiden an der Identität, die Kritik an der Identität, am Identitätsbegriff und so weiter, das ist auch uns vollkommen geläufig. Und trotzdem ist es ein seltsames Leiden. Wieso leidet er an seiner Identität? Es ist ja nicht so, dass ihm irgendwas an sich selber nicht passen würde, dass er eine zu große Nase hat oder findet, er habe eine oder krumme Beine. Irgendwas, was ihn speziell an sich stört. Nichts davon, sondern es stört ihn, dass er selber ist. Und nicht dieses spezifische Er selber, sondern dass er identisch bleiben muss. Diese Identität also, an der er hier leidet, das ist ein Leiden, das uns sicher nicht unbekannt ist, das also jedenfalls nicht nur bei Büchner da auftaucht. Ein Leiden an Identität, an einem bloßen sich selbst gleich sein, wobei das, was sich selbst gleich ist, vollkommen gleichgültig ist. Also wer derjenige ist, der sich selbst gleich bleibt, ist vollkommen ausgehalten. Also insofern ist es ein abstraktes sich selbst gleich sein. Und wenn das ein Leiden ergibt, dann erklärt sich auch das Leiden an der Zeit. Dieses 365 Mal auf einen Stein spucken ist selber etwas, worin die Zeit identisch bleibt, also dieselbe quälende Identität eben aufweist, die er an sich selber auch empfindet. Also etwas, was abstrakt sich selbst gleich bleibt, unabhängig von dem verläuft, was dann in der Zeit sich verändert, was in der Zeit spielt. Und so haben wir eigentlich den komischen Befund, dass in der Identität etwas auseinandertritt. Er, der sich selber sieht von außen, die Zeit, die getrennt abläuft von dem, was in ihr ist. Und so entsprechend dürfen wir sicher auch dieses Leiden an der Arbeit auffassen. Die besondere Situation von dem Leons, von diesem Prinzen, ist ja diejenige, dass er nichts zu tun hat. Wenn er also über die Arbeit klagt, dann ist es in dem Fall keine Klage, die sich daran entzündet, dass er Unangenehmes zu tun hat, dass er zu viel zu tun hat, dass er sich also abzumühen hat, sondern das Leiden an der Arbeit ist selber wiederum eines an der Arbeit als etwas, das nicht weiter beschrieben hat, wird oder das, wenn es beschrieben wird, eben tatsächlich in diesen Formen von der getrennt für sich ablaufenden Zeit oder in Formen eben der Identität, die sich ja in der Zeit selber auch findet, beschrieben wird. Also die Arbeit selber dadurch lastend, ohne Arbeitsbelastung wird die Arbeit lastend, und zwar eben in genau diesem Zusammenhang mit der Form der Zeit. Besser Leben, das arbeitskritische Magazin. Soweit Eske Bockelmann, Gastreferent dieser Tagung zur Herrschaft der toten Zeit. Unter Literaturkennern, da steht Eske Bockelmann auch bekannt als Experte für Georg Büchner. Georg Büchner, ein Dichter und sozialer Aktivist, ja man kann sagen sozialer Revolutionär, der 1837 einer Typhuserkrankung erlag, im jugendlichen Alter von nur 23 Jahren. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können jetzt an den Lautsprechern wieder mit dabei sein bei Norbert Tränkle. Norbert Tränkle, er wendet sich der Frage zu, was es denn ist, das abstrakte Zeit und Kapitalismus miteinander verbindet. Was wir nun fragen müssen ist, worin besteht der Zusammenhang, der spezifisch historische Zusammenhang zwischen dieser Kategorie der abstrakten Zeit und der spezifischen Gesellschaftsform, in der sich diese Kategorie der abstrakten Zeit herausbildet? Also worin besteht der Zusammenhang zwischen der abstrakten Zeit oder der Kategorie der abstrakten Zeit und der kapitalistischen Gesellschaft? Und zweitens, wieso können wir von einer Herrschaft der abstrakten Zeit sprechen? Wieso beherrscht uns diese Zeit? Worauf basiert diese Herrschaft und wie vermittelt sich diese Herrschaft? Nun verweist schon die Struktur und der Charakter der abstrakten Zeit als inhaltsleere und vereinheitlichende Form mit allgemeinem Gesetzescharakter. Diese Struktur und dieser Charakter verweisen schon auf den inneren Zusammenhang mit dem grundlegenden Formprinzip der kapitalistischen Gesellschaft, nämlich dem Wert. Der Wert, ich brauche jetzt hier nicht weiter ausführen, als bestimmte Form, vorausgesetzte Form, als universalistische Form, die sich über alles drüber legt, zumindest dem Anspruch nach, was hier dann nie gelingt, die gesamte Gesellschaft unter dieses Formprinzip subsumiert. Und das ist ja vollkommen analog zu dem Charakter und der Struktur der Kategorie der abstrakten Zeit. Der Zusammenhang zwischen abstrakter Zeit und Wert ist auch deshalb leicht einsichtig, als der Wert nun einmal eine zeitlich bestimmte Kategorie ist. Wieso zeitlich bestimmte Kategorie? Wenn der Wert die Darstellung, die verdinglichte Darstellung abstrakter Arbeit ist, also vergangener Arbeit, was heißt das dann? Abstrakte Arbeit abstrahiert ja immer von jedem Inhalt, von jedem sinnlich konkreten Inhalt, wird also nicht bestimmt über das Produkt, über den Gebrauchswert der Ware, die hergestellt wird, über die konkrete Tätigkeitsform, sondern über die Verausgabung von menschlicher Energie überhaupt. Das macht die abstrakte Arbeit aus. Wie wir alle wissen, eine rein quantitative Kategorie, also keine qualitative Kategorie. Aber was macht diese Quantität aus? Auch eine Quantität muss ja eine Dimension haben. Und was ist die Dimension dieser Quantität? Das ist nichts anderes als die Zeit, die abstrakte Zeit. Abstrakte Arbeit ist also Verausgabung von abstrakter menschlicher Energie im Maß der Zeit. Entscheidend ist dabei, dass dieses Maß der Zeit kein überhistorisches ist. Also im traditionellen Marxismus wird das ja immer so rein definitorisch runterdekliniert.

Dies war eine Sonderausgabe unseres arbeitskritischen Magazins zum Thema Die Herrschaft der Toten Zeit. Wir brachten Auszüge aus Vorträgen eines Wochenendseminars des Fördervereins Krisis. Weiteres nicht nur zu dieser Thematik findet sich auf der Homepage der Gruppe Krisis. Die Internetadresse, sie lautet www.krisis.org. Ich wiederhole www.krisis.org. Liebe Hörerinnen und Hörer, Klaus Blödo in der Technik und ich, mein Name ist Peter Busfeld. Wir verabschieden uns nun von Ihnen bzw. von euch und sagen Tschüss bis zum nächsten regulären Sendetermin. Jeden zweiten Donnerstag im Monat, 20.28 Uhr, Besser Leben, das arbeitskritische Magazin. Zum Schluss bedanke ich mich noch bei Gerolf Schirz aus Dresden. Gerolf hat mir für diese Sendung zukommen lassen einige alte Schätzchen aus seiner CD-Sammlung. Aus Gerolfs Sammlung stammt auch der letzte Titel, den wir heute Abend spielen, Sternkombo Meißen mit Menschenzeit. manchmal im Gewühl, in der Tage Hast, seh ich den, ich such einen anderen Menschen. Such ich den, ich seh, hält er mich nicht auf, fahr ich zu ihm ein in 10.000 Jahre. Fahre ich ein in alle Menschenzeit, die in uns ruht, so tief und gut. Menschenzeit im Taufsteinkleid, wie zart und starr, was lebend war.